gesagt, was ist das denn hier? So eine Mickey Maus. Was ist das hier für eine Mickey Maus? 11/2008. Ich habe hier eine Mickey Maus liegen von 2008. So, was sind hier noch alles drin? Donald Duck, der Großbaron von Glomsk. Hey, das ist von VK. Das ist ein VK-Comic. Wahrscheinlich habe ich es deswegen aufgehoben. Wieso liegt hier eine Mickey Maus? Die Handschuhe des König Midas. Von. Ja, ich habe hier offensichtlich irgendwie, warum auch immer, auf meinem Schreibtisch eine Mickey Maus von 2008 liegen. Das offenbart zwei Fragen. Erstens. Warum habe ich eine Mickey Maus von 2008 und warum liegt sie auf meinem Schreibtisch? Wahrscheinlich habe ich sie mit irgendeinem Comicstapel hier rübergetragen. Ja, Oma Duck, die wichtigste Zutat. Ein Comic übers Kochen. Früher gab es doch immer Witze, Tricks und Tipps. Gibt's das denn? Gab's das da auch noch? Witze, Tricks und Witze, Tricks und Tipps. Witze, Tricks und Witze, Witze, Tricks und Tricks. Witze, Tricks und Tricks. Was haben wir denn hier? Also die Witze. Ist ja Kim Possible noch hier drin. Ah, da war eine DVD drin. Wahrscheinlich habe ich das deswegen mitgenommen. Kim Possible und Phineas und Ferb. Auch zwei sehr, sehr gute Serien. Mom! Phineas und Ferb basteln in einem Vorspann. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd. Ich weiß, dass ich eigentlich eine Rollenspielsendung für diese Woche angekündigt habe. Die kommt nächste Woche. Heute bin ich hier. Lebt damit. Ich gehe dann auch direkt in meine Themen, damit die Sendung nicht ganz so lang wird wie beim letzten Mal. Wobei sie dann beim letzten Mal auch durchaus zu Recht zu lang war. Heute rede ich nur über ein paar Comics. Ich fange an mit meinem kleinen Secret Wars Blog, den ich ja damals auch versprochen habe, als ich gesagt habe, wir würden uns hier bei Nerd ein bisschen mehr auf Marvel stürzen, nachdem Secret Wars angelaufen ist. Und ich glaube, diesem Versprechen werde ich auch gerecht, denn ich habe diese Woche bis zum Klassiker kein einziges Heft von DC. Anfangen werde ich mit Secret Love Nummer 1, dann mit einem weiteren One-Shot, nämlich Howard the Human Nummer 1. Danach gibt es ein kleines Interlude, nämlich mit einem Interview. Der Rheinenser Comic Planet hatte nämlich Geburtstag, ist glaube ich 28 Jahre alt geworden. Und wir haben die Geschäftsführerin Ilona Flügge interviewt, das dann eben in der Mitte der Sendung. Anschließend geht es weiter mit den Heften King Nummer 1 von Jet City. Jetzt muss ich ja eben gucken, wie der Verlag hieß. Das ist so ein ganz uriger, komischer Verlag. Ja, Jet City Comics. Und dann von Boom die komplette Reihe Oh Kill Strike, nämlich Hefte 1 bis 4. Die Serie ist zu Ende und ich wollte mir das wirklich bis ganz zu Ende aufsparen, um wirklich zu wissen, worum geht es in dieser Serie eigentlich wirklich. Und dann der Klassiker, den es ja seit der letzten Ausgabe immer wieder gibt, habe ich hier nämlich auch schon liegen. Das ist nämlich, im Deutschen heißt es Young Justice, eine Welt ohne Erwachsene, boing. Und ich habe hier noch die US-Ausgabe liegen, die ich jetzt gerade angedatscht habe. Klasse, gerade eben war sie noch in Mint, near Mint-Zustand, jetzt ist sie angedatscht. Das ist scheiße. Nein, Quatsch, über 5 Euro mal irgendwo kriegt die erste Ausgabe. JLA World Without Grown-Ups ist aber inhaltsgleich, zumindest die erste Ausgabe. So, aber das gucke ich mir dann, wie gesagt, gleich an. Und ich fange dann auch direkt an mit meinem ersten Thema, nämlich mit Secret Love. Secret Wars, Secret Love, um ganz genau zu sein, wenn man dem Titel da glauben mag. Das Cover ist also auf jeden Fall schon mal sehr auffällig, hat einen sehr, sehr, sehr langen Cast an Zeichnern. Ich kann mal irgendwie Fifi, Smith, Whiteley, Guru, Cook, Bennett, Anchor. Naja gut, also Katie Cook, Margaret Bennett, Smith weiß ich jetzt, müsste ich jetzt auch mal hier nachgucken, aber ist gar nicht so wichtig. Michael Fifi, Na komm her, Fifi, na komm, Fifi, genau. Beginnt, ist so eine Anthologieserie mit so Liebescomics. Und widmet sich verschiedenen Helden der Marvel-Geschichte und so ein bisschen auch ihren Liebeleien. Spielt aber alles auf Battle World, also ist durchaus auch Teil von Secret Wars. ich muss da noch mal eben noch ein bisschen weiter ausholen, weil natürlich dieses Secret Love Heft eine ganz klare Anspielung ist eben auf die auf damals diese Liebescomics in den 60er, 70er Jahren. Die waren ja wahnsinnig beliebt, fast schon genauso beliebt wie die Krankenschwesterhefte. Das ist alles kein Witz. Also es gab damals in den 60ern eine relativ dicke Sparte bei Marvel und ich glaube auch bei DC mit Krankenschwesterheften. Also Comics über Krankenschwestern, Krankenpfleger. Es waren aber tatsächlich Schwestern, also deswegen kann ich hier also wirklich die weibliche Bezeichnung nehmen, wo einfach wirklich Comic-Abenteuer mit Krankenschwestern gezeigt wurden und genauso mit den Liebescomics, die damals sogar von Stan Lee und Jack Kirby erstellt wurden. Jack Kirby hat sich damit also wirklich einen Namen gemacht, diese wirklich sehr intensiven und schmalzigen Liebesgeschichten zu schreiben. Und darauf ist das eine Anspielung, genauso wie damals, ich glaube, das war, glaube ich, 2012 oder sowas, relativ kurz nach dem Start, nee, oder 2013, zum Valentinstag 2013, der New 52 eben dieses Young Romance Heft erschienen ist, wo also auch wirklich nur furchtbare Geschichten drin waren. Da war nicht eine gute Geschichte drin, das war nur Scheiße. Und die kostete, glaube ich, sogar $8. Und die war richtig teuer und richtig unnötig. In dem Fall beginnt es mit Daredevil und Hell's Kitchen, spielt im Inferno, in der Inferno-Version von New York. Und er bekommt es in der Geschichte mit Typhoid Mary zu tun. Ich glaube, die Geschichte kommt aus den 80ern, auf der das basiert. Das Ganze endet noch mit ein paar Dämonen und allem drum und dran und ist ganz nett. Ich bin nicht so ein Daredevil-Fan und ich kenne auch die Storyline nicht wirklich, auf der sich das bezieht. Ich habe neulich bei Twitter zufälligerweise den Sammelband flog der mir vorbei, auf dem die Geschichte basiert. Das muss wohl auch bei Panini erschienen sein, als 100% Marvel oder irgendwie sowas. Oder als normaler Sonderband. Der Zeichenstil ist ein bisschen abenteuerlich, also das ist ein bisschen simpel gezeichnet, sehr flach koloriert auch, also eher so mit, also mir hat es gar nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Also die erste Geschichte mit Typhoid Mary und Daredevil war nicht so meins. Am Ende bekommt er dann aber seine Karen Page und alles ist ganz super und der Dämon ist immer noch, ach, keine Ahnung, war nicht so mein Highlight. Die nächste Geschichte spielt in dem gleichen Universum wie auch die Ghost Racer Comics spielen. Das ist auch die Geschichte, auf der das Cover basiert, nämlich Kamala Khan, Miss Marvel und eben Robbie Race, in dem Fall nicht Remy Race, wie ich ihn manchmal auch genannt habe. Remy Race ist Blue Beetle bei DC. Robbie Race ist der neue aktuelle Ghost Rider. Und der ist in Dooms Coliseum in Doomstadt. Das ist so eine Arena, würde ich fast schon sagen. Wie damals, so ein Kolosseum, wie man das sich das am allerbesten Fall wirklich vorstellt. Und da werden halt eben Rennen ausgetragen unter den verschiedenen Ghost Racern oder Ghost Ridern, die es früher mal gegeben hat und bisher gegeben hat. Ich habe davon auch nur das erste Heft gelesen, hat mir nur wirklich nicht gefallen, war nicht so wirklich meins. Und hier ist es also wirklich Robbie Race, Kamala Khan und dann aber auch ihre jeweiligen Love Interests. Das Ganze wirkt ein bisschen wie Speed Racer, das ist total abgefahren. Also Kamala Khan sieht aus wie eine Anime-Figur, was ich ein bisschen schräg finde. Also sie ist sehr rund im Gesicht, hat riesige Augen. Ich mochte das eigentlich, also in den Comics, in ihren eigenen Comics, dass sie eben tatsächlich vom Gesicht her auch aussieht, als käme sie eben tatsächlich aus Pakistan, ist sie, glaube ich, ja genau, als käme sie eben auch aus Pakistan, eben in einer sehr hübschen, aber prominenten Nase im Gesicht und dass man sie also auch nicht, dass man sich da also auch nicht scheut zu zeigen, dass sie eben Pakistani ist und eben nicht weiß ich nicht, irgendeine westliche Figur. Hier sieht sie aus wie eine Manga-Figur und das ist auch so die ganze Dynamik im Hintergrund. Ist ein bisschen so wie Speed Racer. Ich habe noch auf die, auf irgendwelche, nein, eigentlich bekommt man auch genau das, diese knalligen Hintergründe mit den Linien und diese riesigen Köpfe. Es ist alles genau da. Robbie Race und Kamala Khan sind dann auch gezwungen, gemeinsam gegen ein Monster anzutreten und sozusagen ein erstes Team-Up und die jeweiligen Love Interests der beiden Figuren sind dann ganz besorgt, dass die beiden sich jetzt irgendwie küssen würden. Aber ich sag mal nicht, wie es ausgeht. Die nächste Geschichte ist hands down meine absolute Lieblingsgeschichte in diesem Band. Es dreht sich da um Misty Knight und Daniel Rand, also in dem Fall ist es mehr oder weniger das alte Heroes for Hire, eben auch zusammen mit Luke Cage und seiner Frau Jessica Jones. Und ja, Misty Knight und Daniel Rand sind hier wohl verheiratet. Ob das jemals in den normalen 616-Comics so gewesen ist, kann ich gar nicht sagen. Und die gehen hier wohl durch so eine Trennungsphase oder so eine Pause, Beziehungspause und hinterfragen beide so jeweils ihre, ja, weiß ich nicht, so ihre Beweggründe, diese Beziehung wieder aufleben zu lassen. Sich beide auch nicht wirklich sicher, ob sie wieder mit dem jeweils anderen zusammenkommen können. Das ist ganz, ganz toll und ganz süß geschrieben. Ist also wirklich, ich bin so ein totaler Fanboy von Misty Knight, weil ich finde diese Figur so großartig. Es gibt wirklich wenig so durchsetzungsfähige Frauen im Marvel-Universum und eben auch, ja, ich meine, Heroes for Hire würde nicht funktionieren, gäbe es eben Misty Knight nicht und ist wirklich eine wahnsinnig starke Persönlichkeit, Person of Color, was ja bei den, ja, Superhelden-Comics immer noch so eine, ja, ich will das Wort nicht verwenden, aber so eine Randgruppe ist im Prinzip. Und ähnlich wie es in der ersten Geschichte eben, oder in der Geschichte davor eben gewesen ist, gibt es eine Bedrohung, der sich Misty und Daniel dann eben stellen müssen. Und gemeinsam räumen sie das aus dem Weg und stellen fest, dass sie eben noch mehr füreinander übrig haben. Und die letzte Seite, wo die beiden dann nach längerer Zeit den ersten gemeinsamen Abend wieder verbringen, die ist einfach so ultra süß. Und ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich einen Comic gelesen habe, der mich wirklich so gerührt hat. Also diese letzte Seite in dieser Geschichte eben, wo die beiden dann diesen Abend hinter sich bringen, ist einfach nur wirklich, wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Danach kommt eine Geschichte, auf die ich auch hätte verzichten können. Das ist die Geschichte mit Squirrel Girl und Thor. Die beiden haben da auch so ein Techtelmechtel am Laufen und es ist aber irgendwie nur peinlich, weil Squirrel Girl irgendwie so, ja, schon so ein bisschen so Fanboy ist für Thor und sie scheint mit ihm auch so eben ein bisschen verbändelt zu sein, sabbert ihm also praktisch schon fast hinterher, gibt seinem Sixpack irgendwie einzeln Namen und es ist nur bunt und abgedreht und hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war total unnötig. Ähnlich unnötig fand ich dann die letzte Geschichte. Trotzdem ich sie wirklich vergöttere, ich liebe Katie Cook, bitte versteht mich nicht falsch. Sie ist eine tolle Autorin, ihre My Little Pony Hefte, die sie schreibt, sind auch wirklich immer gut. Also dieser Humor, den sie da auch reinbringt, Gott sei Dank zeichnet sie das da nicht so selber, sondern da ist es ja Andy Price, der ihre My Little Pony Hefte auch zeichnet, weil ich glaube, ihr Zeichenstil würde da nicht so drauf passen. Sie zeichnet hier eine Geschichte, die mehr oder weniger im Käfer-Universum spielt, also Love Bugs. Es ist hier also so eine Ameise im Ant-Man-Look und eine Hornisse. Ja, das ist eine Biene oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es eine Superheldin gibt, die irgendwie eine Biene darstellt. Und die beiden erleben halt so ein bisschen pantomimisch mit so ein paar Captions von Katie Cook eben tatsächlich dieses Abenteuer. Es gibt noch so eine kleine My Little Pony-Anspielung, auf die ich auch hätte verzichten können. Das Ganze ist sehr albern, sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist einfach nicht wirklich was für mich. Also, ich stehe ja auf bunt und niedlich und keine Frage. Und ich lese auch wirklich gerne diese All-Ages-Geschichten. Und ja, das mag ein Ansatz sein, ein alternatives Universum zu zeigen, in dem auch sowas wie Liebe stattfindet. Aber meiner Meinung nach so irgendwie gut gemeint, Thema verfehlt, Sätzen 6, irgendwie hat mir auch nicht wirklich gefallen. Also es gibt in diesem Heft tatsächlich wenig Highlights, was ich sehr schade finde. Und wirklich meine einzige wirkliche Highlight-Geschichte ist die eben mit Misty Knight und Daniel Rand, die mit Robbie Reyes und Kamala Khan kommt so an zweiter Stelle. Und die anderen drei Geschichten, die bräuchte ich nicht. Also ganz ehrlich nicht, die bräuchte ich wirklich nicht. Und so insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, so ja, für die $5, die das Heft kostet, es ist kein Must-Buy, also absolut nicht. Also für diese, wenn ich jetzt gesagt hätte, da sind zwei, drei gute Geschichten drin oder zwei wirklich sehr gute und der Rest ist so lala, ja gut, aber dadurch, dass es für mich nur eine gute Geschichte gibt in dem Heft, ja, es ist keine Kaufempfehlung. Wenn ihr es mal irgendwo bei irgendwem mitlesen könnt, dann tut es. Aber es ist, in jedem Fall muss man dem Heft zugutehalten, dass es besser ist als dieses Young Romance-Heft. Weil DC ja das Gleiche versucht hat. Diese Geschichte macht's besser, also Secret Love ist da besser, weil man da wenigstens noch so diesen Battleworld-Bonus, den ich jetzt fast gesagt habe. Also man hat so ein bisschen dieses Twisted-Universum. Ich glaube, Kamala Khan ist bisher Robbie Reyes noch nicht mal im Entferntesten über den Weg gelaufen. Es sei denn, ich hätte irgendwas in den Ghost Rider-Comics verpasst. Da habe ich nämlich auch bloß das allererste gelesen. Vermute nicht. Also wenn irgendwas anderes der Fall sein sollte, bitte korrigiert mich in den Kommentaren oder per Twitter. Wie ihr mich erreichen könnt, erfahrt ihr wie immer von der netten, sympathischen Computerstimme am Ende der Sendung. Weiter geht's mit Howard the Human, geschrieben von Scotty Young, gezeichnet von Jim Mayfoot. Schwer zu sagen, ist der gleiche Zeichner, der bei, jetzt muss ich lügen, ich glaube IDW, aber da müsste ich jetzt auch lügen, der die Serie gezeichnet hat. Miami Vice Remix, sehr abgedreht, ich würde fast sagen sehr bunt, aber auch gleichzeitig sehr düster gehalten. So ein bisschen so eine Crime-Noir-Stimmung in dem Heft. Und im Prinzip ist das die Idee, Howard the Duck, aber dann eben gedreht, was wäre, wenn ein Mensch in der Tierwelt gelandet wäre. Und spielt eben auch in New Quack City, was glaube ich auch Ich weiß nicht, ob Quack City irgendwie die Hauptstadt von Howards Universum ist, aber es gibt New Quack City ist eben eine Domäne in Battleworld. Howard ist hier eben entsprechend so ein zweitspuriger, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich Private Investigator ist oder sowas, aber zumindest benimmt er sich so, schmiert die Bullen und legt sich mit den Gangstern an, hat es dann eben auch mit der Untergrundwelt, der Verbrecherwelt von New Quack City zu tun. Was mir in dem Heft, also so bei Seite 3, ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass man versucht hat, so diese normalen Marvel-Figuren so als Tiere darzustellen, wo ich gesagt habe, so ja komm, ja gut, der Gag ist jetzt alt und dann kommt irgendwie, denkt man zuerst, okay, das ist ein Krokodil als Punisher und dann ist es aber Kurt Connors als, ist eine Echse auf jeden Fall, mit einem, also sieht ein bisschen Punisher-mäßig aus, ist irgendwie der Wirt in der Kneipe, in der Howard da sitzt und eben von den Gangstern von Adrian Toomes, ne, dem Geier praktisch, und das ist hier auch ein Geier, das ist also, es ist so ein bisschen so, ja, ich hab's verstanden, ist schon lustig, dann eben bedroht wird, er soll irgendwie mit der Kohle rüberrücken, und dann erzählt er eben so, wie sein Tag gelaufen ist, warum er die Kohle eben nicht hat, und das Ganze wird am Ende also wirklich wahnsinnig witzig, also das muss man dem Heft zugute halten, wirklich wahnsinnig witzig, aufgelöst gegen Ende, also man findet also nicht nur eben diese beiden Figuren, die ich gerade eben erzählt habe, sondern tatsächlich auch Black Cat oder die heißt The Cat Lady. Man kann sich dann seinen Teil dazu denken. Ich muss, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen. Maus Murdoch. Es ist also ein bisschen so, dass das Marvel-Universum in brutal und mit Tierpunts, hätte ich fast gesagt. Also so Mickey Mouse meets Marvel. Da wäre der Titel der Sendung. Ja, es ist ganz witzig. Gott sei Dank gibt es bloß ein Heft davon. Da bin ich ganz froh drüber. Die wollten das eigentlich ein bisschen länger pitchen. Oder eine von den Geschichten, die man vorher schon mal gepitcht hat. Und dann gab es damals wahrscheinlich nicht wirklich die Möglichkeit, dieses Heft sinnvoll irgendwie unterzubringen. Und dann hat man sich eben dazu entschieden, das bei Secret Wars, in diesem Secret Wars Metier, Milieu, nie Französisch zu reden, hat man das dann eben hier eingegliedert und passt hier auch perfekt rein. Ich glaube, selbst so als One-Shot, einfach nur so als einzelnes Abenteuer, würde das eben auch tatsächlich funktionieren. Was, glaube ich, gar nicht so deutlich geklärt wird, ist, wie Howard hier hinkommt. Aber genauso wie Howard the Duck nicht in das normale New York des 616-Universums passt eben auch Howard, ich weiß gar nicht, wie der weiter heißt, wahrscheinlich heißt er wirklich Howard the Human. Weil, kennt einer von euch den Nachnamen von Howard the Duck? Nee, also, ne, nicht beschweren. Und wenn doch, bitte in die Kommentare. Wahrscheinlich hat er einen Nachnamen Duck. Genau, zweiter Vorname The. Aber wirklich mit einem Heft auch zu Ende erzählt, wenn man da jetzt später nochmal hingehen möchte und sagen möchte, okay, wir suchen den Charakter nochmal wieder. Okay, Scotty Young schafft hier auch eine wirklich sehr interessante Geschichte mit vielen lustigen Marvel-Figuren. Ist ein stimmiges One-Shot-Heft, sehr bunt, sehr abgedreht gezeichnet. Also eben auch, ich weiß nicht, wenn ihr die Cover gesehen habt von Miami Vice Remix, das ist das im Prinzip auf 20 Seiten oder 22 Seiten. Mir hat es sehr gut gefallen. Absolute Leseempfehlung. Ist auch eine schöne Ergänzung zum letzten Howard the Duck Run, der mit Heft 5 auch wirklich sehr, sehr gut zu Ende gegangen ist. Auch das kann ich sehr empfehlen. Kann ich, glaube ich, mal insgesamt drüber reden. Wobei ich habe schon über teilweise, Heft 1 habe ich, glaube ich, und Heft 4 neulich. Ja, muss ich vielleicht auch nicht mehr. Aber auch das kann ich eben empfehlen. Und Howard the Human ist praktisch so der gesunde Abschluss dieser ganzen Geschichte. Gut, dann würde ich mich jetzt erstmal in eine kleine Pause verpieseln und würde mich dann nach dieser Pause melden. In dieser Pause hören wir allerdings ein Interview, das Max und ich geführt haben am Montag, am Comicshop-Geburtstag. Unser Comicshop hatte 28-jährigen Geburtstag und wir haben Ilona Flügge, die Geschäftsführerin des Ladens, interviewt. Und das Interview, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, wir sind jetzt hier im Comic Planet Rheine und wir sind auch nicht grundlos heute hier, denn der Comic Planet hat Geburtstag. Ilona Flügge ist hier mit uns, die Geschäftsführerin des Comic Planet. Richtig, das ist richtig. Genau. Wie lange hast du den Laden jetzt schon? Den Laden haben wir jetzt 28 Jahre und seit 2000 haben wir mit dem Comic Planet fusioniert und seitdem sind wir Comic Planet Rheine. Das sind vier Läden, glaube ich, insgesamt in NRW. Genau. Also bis Osnabrück geht das sogar hoch. Ja. Genau. Nur in NRW? Ich glaube, Duisburg, Münster, Rheine und Osnabrück. Und Osnabrück, genau. Okay. Also ein bisschen noch Niedersachsen, nur eben noch. Gerade eben angekratzt. Genau. Ja, weiß ich nicht, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Comic Planet aufzumachen, einen Comic Shop aufzumachen, besser gesagt? Das liegt gleich an der Sammelleidenschaft meines Mannes. Hm. Der hat also immer schon sehr, sehr gerne Comics gelesen, angefangen mit Asterix und Obelix und Mickey Maus Heftchen, Taschenbücher. So hat man früher angefangen zu sammeln. Und irgendwann wurde das zu viel. Und dann haben wir überlegt, was machen wir damit? Haben uns mit einem Freund zusammengetan und haben gesagt, wir machen einen An- und Verkauf auf, um unsere Comics zu verkaufen und auch wieder um andere anzukaufen, die wiederum zu lesen und so weiter. Ja, und daraus ist natürlich dann irgendwann mehr geworden. Die Leute hatten Anspruch und wollten wissen, was gibt's denn auch Neues auf dem Markt? Was kann man bei euch denn sonst noch kaufen? Und so wurde das immer größer. Und wie ist das mit dir und Comic-Lesen? Liest du selber Comics auch, wenn nur dein Mann halt Comics liest? Ja, also Asterix, Obelix und die Geschichten, die kenne ich natürlich auch und die haben wir auch zu Hause. Und ich habe sehr gerne Mad-Hefte gelesen, weil die sehr lustig sind. Ja. Dadurch, dass wir jetzt ja auch die Mangas haben, natürlich werden auch die Mangas gelesen. Die sind auch interessant und ganz spannend und das ist richtig toll. Mhm. Ne? Ja, Asterix und Obelix habe ich damals auch gelesen. Ja. Und natürlich die lustigen Taschenbücher. Ja, und Lucky Luke nicht zu vergessen, was ja heute immer noch super gefragt ist. Ich bin damals angefangen mit Clever und Smart. Ist nicht vielleicht der beste Weg mit Asterix und Clever und Smart. Ja, meine ersten Comics tatsächlich. Clever und Smart ist schrecklich. Ja, es ist auch aus heutigen Sicht betrachtet, ist es ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Ja. Hat sich dein Bezug zu Comics irgendwie geändert in den letzten 28 Jahren? Also kannst du das nach Feierabend noch sehen? Doch, das geht, ja. Das macht immer noch Spaß. Also da bei uns zu Hause liegt immer irgendwo was rum. Und wenn es nur ein gutes, großes Mickey-Maus-Buch ist, wo man drin blättert und wie man die Zeichnungen von früher und von heute vergleichen kann, was sich da doch geändert hat, das ist schon sehr spannend. Hast du das Gefühl, der Markt hat sich sehr stark verändert in den letzten 30 Jahren? Ist es kommerzieller geworden vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also der Standard, zum Beispiel lustige Taschenbücher, ist eigentlich geblieben. Es ist alles nur digitalisiert. Die Zeichnungen sehen halt anders aus, aber die Kinder wissen es ja nicht. Nee. Die lieben es immer. Und wir haben ja auch hier am Standort eine große Reihe mit gebrauchten lustigen Taschenbüchern und Comics. Und die Leute sind begeistert, dass sie es auch für eine kleine Mark mal bekommen. Mhm. Ne? Wie sieht's aus mit Superhelden-Comics? Wie gut verkaufen die sich so im Vergleich zu den klassischen Sachen? Das ist eine ganz andere Klientel. Das sind die Erwachsenen, die sich das gerne kaufen. Obwohl jetzt bei diesen Filmen, die in der letzten Zeit erschienen sind, auch wieder Jüngere damit anfangen und das auch mit Batman und den anderen Superhelden richtig spannend finden. Ja, tatsächlich. Ja. Also jüngere Leser kommen doch hinzu, weil wir predigen sonst eigentlich immer, dass so die Filme eigentlich so gar nichts bringen, die Comics zu bewerben. Doch, doch. Also das sehe ich wohl. Also es sind viele Jüngere. Also ich sehe schon, dass das Einstiegsinteresse dann dadurch geweckt wird, aber meistens bleiben sie nicht dabei, weil das Medium dann doch sehr anstrengend ist. Ja, ja. Man muss zu viel Serien ineinander verschachteln, um dann alles zu lesen. Ne? Entweder die sehen einen Batman-Film und dann wollen sie die Batman-Comics, egal welche. Die gucken auch nicht der Reihe nach, sondern einfach, finde ich toll, will ich haben. Aber es sind schon Jüngere dabei jetzt. Gut, du hast gerade noch die Filme angesprochen. Das gab es ja so vor 30 Jahren noch gar nicht. Nee. Wie findest du das? Finde ich gut. Finde ich super gut. Vor allen Dingen, man kriegt es mal richtig vor Gesicht gehalten. Ne? Nicht nur auf Papier, sondern man sieht es wirklich und man hat so seinen Helden, den man am liebsten mag. Ich mag zum Beispiel den Wolverine am liebsten, weil der ist einfach, finde ich cool, ist so. Ne? Also die ganzen Marvel-Filme hast du auch schon gesehen? Ja. Genau wie Herr der Ringe muss man auch gucken, das gehört zum Standard. Dazu gibt es ja auch Comics, muss man ja auch sagen. Ja, ne? Eben, genau. Ja. Gibt's so, du hast noch einen Zettel da liegen. Gibt es so Meilensteine der Geschäftsgeschichte vielleicht? Wollte ich das mal eben erzählen? Erzähl mal. Ja. Also gegründet wurde der Comic Shop 1987 in Rhein im Schottock mit Ankauf von Sammlungen und gebrauchten Comics und Romanen. Dann haben wir sogar noch in das Programm damals reingenommen, Hörspielkassetten, war ganz groß gefragt für die Kiddies. Die kosten dann 1,50 Mark. Das war schon cool. Ja, da komme ich gerade wieder mit zu Rande. Also ich fange gerade wieder an mit Hörspielkassetten. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und dann, wie gesagt, dann wo das mit dem An- und Verkauf, haben wir gesagt, das Ding, das ist zu klein. Wir haben das auch nur an den Wochenenden betrieben, weil mein Mann berufstätig war oder ist und ich mit meinem zweiten Kind unterwegs war. Und dann musste er halt nur an den Wochenenden das machen. Wir haben auch einen Freund gehabt, der hat uns ab und zu mal geholfen. Und dann ging das aber dann weiter. 1990 sind wir schon umgezogen in die Innenstadt. An die M-Straße 99. Das war vorne da, wo Hus-Ecke ist. Genau, ja, richtig. Ne, gegenüber von Rohlmann. Das weiß ich noch. Und da sind wir angefangen mit Comics und Card-Games, Verkauf von Geschenkartikeln. Da gab es Uli Stein, ganz groß am Anfang. Da sind wir mit eingestiegen. Und dann haben wir angefangen, ein Antiquariat aufzubauen. Und wir waren da schon auf großen Comicmessen unterwegs. 1997 haben wir uns umbenannt und wir sind in die Bühlstiege gezogen. Dort hießen wir dann Klein Bonum, weil unsere Asterix-Geschichten fanden wir immer noch toll und wir wollten auch mal so sein. Und dann haben wir was ganz Neues gemacht. Da haben wir die aktuellen Comics und Romane, Card Games, Geschenkartikel und neu waren damals Weine und italienische Delikatessen. Oh. Das war ja so in der Zeit so gang und gäbe. Jeder hatte so ein Eckchen irgendwo, wo es sowas gab. Ja. So komplett aus der Art, oder? War ganz aus der Art. Aber wir haben es versucht und wir fanden das gut und ja, haben wir auch gut verkauft. Und dann hat uns der Comicplanet angesprochen, ob wir nicht fusionieren wollen. Und das haben wir uns natürlich ein bisschen überlegt. Das ist ja eine große Geschichte gewesen. Und dann haben wir das gemacht und das war 2000. Welcher ist da der Zentral? Ist das der in Duisburg? Nein, in Osnabrück. Osnabrück, in Osnabrück, okay. Ist das Lager. Und dann haben wir natürlich jetzt dazu genommen, neu, Mangas, Animes, japanische Card Games. Und dann war da hier ein neuer Treffpunkt für Magic- und Yu-Gi-Oh! Spieler, weil wir hier auch einen großen Spielraum haben. Ne? Ja, Umzug zum heutigen Standort, das war dann 3 Jahre später. Diese Räumlichkeit wurde frei und dann haben wir sofort zugeschlagen. Und jetzt sind wir auf 3 Etagen mit dem großen Antiquariat. Und 2010, da hatten wir unser 10-jähriges Jubiläum. Da haben wir dazu genommen Hello Kitty, Manga-Zeichenbedarf und wir hatten Workshops fürs Manga-Zeichnen. Und heute sind wir 28 Jahre Comic-Shop, 15 Jahre Comic-Planet und neu dazu, muss ja immer was Neues sein, Anime-Figuren, Plüsch, das, was die Leute alle so lieben. Hm. Du hast gerade noch diesen Clubraum angesprochen, wo wir uns ja auch gerade jetzt hier befinden. Ja. Das hat sich wirklich über die Zeit auch zu einem Treffpunkt für Kinder entwickelt. Für, ne? Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, weil wir ja auch einmal im Monat eine lange Spielenacht haben und wo sich dann wirklich auch die treffen, die in der Woche arbeiten müssen und dann einmal im Monat auch kommen können. Max und mich findet hier übrigens auch mindestens einmal die Woche hier, ne Max? Ja, ja. Wir sitzen einmal in Amerika, sitzen wir auch hier, genau. Genau, und es ist ja auch eine feine Sache, man hat hier seine Ruhe, man kann sich unterhalten und wenn die Spieler alle da sind, ist es ja nicht mehr so leise, aber dann dafür wird ja auch richtig gezockt hier. Ja, das ist eine ziemliche Party. Genau. Ja, weißt du, wenn du jetzt so erstmal nichts mehr hast, na, ne, dann würde ich Danke sagen, Ilona. Ja, gerne. Ja. Ne? Und sag nochmal die Adresse. Comic Planet Rheine, Bühlstiege 7-9, 48429 Rheine. Genau. Alles klar, Dankeschön. Ja, super. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Doppelt Käse bitte. Ja. Mehr. Nein, keine Anchovies. Ich hasse Anchovies. Anchovies sind scheiße. Ja. I see Wiener. Nein. Ja. Hm. Oh, ich glaube, ich finde schon. Warte. Ja. Hast du alles? Ja, okay. Ja, ich bin wieder da. Genau. Weiter geht's hier nämlich mit King Nummer 1. Das ist von Jet City Comics, ein Verlag, den ich jetzt so gar nicht beobachtet habe. Mich hat aber das Cover total in den Bann gezogen. Als Überschrift From the Writer of The Bunker and the Artist of Green Lantern Corps mit Raumschiffen und Dinos und ja, Dinos, da sind Dinos drauf, zumindest irgendwelche großen Godzilla-Monster ähnlichen Viecher und irgendwelche Aliens mit Zahnspange und Zombies und noch mehr Monster und Hybrid Fisch-Lady und eben dieser King vorne, der so ein bisschen tatsächlich als einzige Figur hier raussticht. Warum? Weil er die einzige menschliche Figur in diesem Comic tatsächlich zu sein scheint. Joshua Hale Fialkoff, das ist eben auch der Schreiberling von The Bunker. Artist ist Bernard Chang, den kennt man vermutlich eben tatsächlich vom auf dem Titel stehenden Green Lantern Corps oder aktuell macht er unter anderem auch Batman Beyond zusammen mit Dan Jurgens. Colorist ist vielleicht noch ganz interessant, weil das ist nämlich Marcello oder Marcello, ich weiß nicht, wie man den Namen, oder Marcello, ne, keine Ahnung, Maiolo, ich sage immer Maiolo, weil dann weiß man im Grunde genommen schon, mit wem man es hier zu tun hat. Ich wüsste zumindest keinen, der außerdem Maiolo heißt. Die Ausgangssituation dieses Comics ist abgedrehter als, ich will nicht sagen alles, weil es gab ähnliche Comics, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Status quo, mit dem dieses Heft tatsächlich spielt. Und zwar ist das postapokalyptisch und die Apokalypse hat eben darin bestanden, dass Aliens, Götter und Meta-Humans mehr oder weniger dafür gesorgt haben, dass die Erde zugrunde gegangen ist und die übergebliebenen Menschen das Ganze dann eben noch mit einer Atombombe sozusagen so richtig schön garniert haben. Dazu hat das eben dazu geführt, dass die Menschen beinahe komplett aus, oder zumindest so gut wie möglich ausgelöscht hat und das Einzige, was irgendwie übergeblieben ist, Mutanten, Zombies und Tierhybride. Allein die erste Szene ist also schon wirklich grandios, also da kriegt nämlich dieser titelgebende Charakter, der heißt auch tatsächlich King, vermutlich weil es einfach sein Name ist, ich greifen ihn drei Götter an und diese drei Götter sind mehr oder weniger ja, gedankenkontrolliert von, na, ich will es ganz einfach sagen, das ist eine ganz klare Anspielung auf Starro, diesen großen einäugigen Seestern, der das ganz genauso gemacht hat und die greifen dann praktisch auf so einem riesigen Regenbogen, also auch eine Anspielung auf Thor oder irgendwie sowas, dann eben diese Figur an und er besiegt diese drei Götter also mit relativer Leichtigkeit und ohne, dass er ihn jetzt sich großartig anstrengen muss und geht dann einfach zur Arbeit, als wäre nichts gewesen und er ist eben, arbeitet eben für die Polizei, wo eben auch hauptsächlich Tiere und Mutanten arbeiten. Ist total abgedreht. Es ist also, ich hab selten wirklich so ein total verrückt und total schräges Comic gelesen. Arbeitet er eben bei einer Einheit, die diese sogenannten Life Seeds zurückholt. Also hat man genug von diesen Life Seeds, könnte man angeblich die Erde rebooten. Und das ist eben so dieses Ziel dieser Polizeieinheit. Die sind da übrigens in Los Angeles, was ganz interessant ist. Was man vor allem dadurch sieht, dass King immer ein Straßenschild von Los Angeles eben, oder so ein Stadtzeichen eben tatsächlich dabei hat als Schutzschild und da so eine selbstgebastelte Waffe mit mehreren Klingen eben auch noch dabei. Sehr, sehr cool gezeichnet, macht wahnsinnig viel Spaß anzugucken. Also manchmal wünschte ich mir, und das wäre auch möglich, Batman Beyond würde so aussehen, weil Batman Beyond einfach bei Nacht spielt. Und es gibt erst drei Hefte, die auch ungefähr so in einem, ich will mal sagen, 12 Stunden Abschnitt spielen, vielleicht wäre es möglich, das eben auch ein bisschen heller zu gestalten, weil das kriegen Bernard Chang und Maiolo eben auch hin. Das sind ja auch eben genau die beiden, die auch Batman Beyond machen, zusammen mit Dan Jurgens. Und ich frage mich einfach wirklich, warum das nicht passiert. Werft auf jeden Fall mal einen Blick rein, ob das was für euch ist, weil es ist eben tatsächlich sehr abgedreht. Der Humor, es ist nicht ganz so blutig und es ist nicht ganz so versaut und rotzig und unnötig. Aber es geht so ein bisschen in die Kategorie wie God Hates Astronauts. Allerdings hat God Hates Astronauts eher so eine und dann passierte dies und dann passierte das Erzählweise. Hier merkt man wirklich, dass es ein bestehendes Universum, was wir wahrscheinlich in den nächsten, was waren das, 5 Hefte, die es werden sollen? Sollen wir schauen? Ja, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 5 oder insgesamt 5 Heften erkennen werden, wie das alles zusammenhängt. Und ich will mal so sagen, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass King dann vielleicht doch nicht der letzte Mensch ist. Aber mehr vielleicht dann im nächsten Heft. Eine Empfehlung für mich, wer eben auf dieses abgedrehte, verrückte Zeug steht. Ich sag mal so, wenn euch das Cover sehr gut gefallen sollte, wenn euch das Cover anspricht, davon bekommt ihr noch mehr im Heft. Das ist mein Geheimtipp diese Woche. King Nummer 1 von Jet City Comics. Genau, das kann ich dann jetzt hier auch wegstreichen. Und weiter geht's hier mit einer vierteiligen Miniserie aus dem Verlag Boom. Die Serie heißt Oh Killstrike. Da kam jetzt am Mittwoch das letzte Heft raus und ich konnte das nächste Heft immer nicht erwarten. Das war jetzt also wirklich so eins meiner Highlight-Serien. Worum geht's in Oh Killstrike? Wir machen Bekanntschaft mit Jared. Jareds Vater war in den 90ern ein einflussreicher Comic-Autor und Comic-Künstler und eines Tages stellt Jared eben fest, dass eines der Comics, das sein Vater geschaffen hat, nämlich das die erste Ausgabe von Killstrike, was so ein archetypischer 90s Held gewesen ist, dass dieses Comic-Heft schweineviel wert ist und für $100,000 tatsächlich über die Bühne gegangen ist. Und er hat noch eine Ausgabe dieses Heftes, kramt dieses Heft raus oder will dieses Heft rauskramen und sich dann eben auf eine Reise machen, dieses Heft auch zu verkaufen. Geht zu seiner Mutter auf den Dachboden, findet dieses Heft auch tatsächlich und es passiert das, was in solchen seltsamen Comics immer wieder passiert. Killstrike wird lebendig, steigt aus dem Comic-Heft heraus und konfrontiert eben Jared, der überhaupt nicht versteht, was er da angerichtet hat und weil er dieser Figur seines Vaters mehr oder weniger Auge in Auge gegenübersteht. Das Ganze führt die beiden quasi auf einen Roadtrip, der also mehr an das existenzielle heranführt. Also das ist wirklich extrem Das Ganze ist ein sehr existenzieller Blick auf die Mechaniken der Comic-Industrie, ein Kommentar darauf, wie Comics heute geschaffen werden, wie Comics früher geschaffen wurden, dann eben auch die Machenschaften oder so diese exzentrischen Comic-Künstler dann auch so ein bisschen zu porträtieren, weil später stellt sich raus, dass, ich will nicht zu viel verraten, aber Jareds Vater ist im Prinzip so ein Amalgam aus Alan Moore und Grant Morrison, das nimmt noch ganz, ganz andere Züge an in Richtung des letzten Heftes. Und also alleine diese eine übernatürliche Begebenheit, dass Killstrike eben aus seinem eigenen Comic steigt, das bleibt nicht bei dieser einen übernatürlichen Begebenheit, sondern es wird noch verrückter, sagen wir es mal so. Man wird da eben auch Bekanntschaft machen mit verschiedenen Comic-Tropes, also Dingen, die man in den 90er Jahren verstärkt gehabt hat. Es gibt eine ganz kurze, im ersten Moment sehr schmerzhafte Begegnung mit dem Women in the Refrigerator Trope. Ich will nicht sagen, wie sich das ausspielt, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool hier auch eingesetzt und gelöst. Killstrike selber ist also wirklich das genaue Abziehbild eines 90er Jahre Superhelden oder Comichelden, Anti-Helden, je nachdem, wie man das sagen möchte, so in Richtung Cable. Also wirklich so ein Amalgam aus Cable, Deadpool, Lobo bis zum Teil, eben auch mit diesem Täschchen am Gürtel und Messern am Schulterhalfter und einem riesigen Schwert und einer Knarre. Und es ist also, da kriegen Comic-Kreative ihr Fett weg und Cosplayer und Comic-Fans genauso. Man sieht so ein bisschen auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Jareds eigenen Sinneswandel, so die Meinung über Comic-Schaffen in den 90ern. Es ist auf eine Art, es ist sehr konfrontierend, weil es so ein bisschen auch beide Seiten so ein bisschen entblößt, also sowohl eben die kreative Seite, die sehr kommerziell arbeitet, als eben auch die konsumierende Seite, die eigentlich im Prinzip jedem Trend hinterherrennt. Aber es ist am Ende, wie gesagt, sehr versöhnlich und Jared lernt eben tatsächlich durch Killstrike auch so eine Lebenslektion und wächst auch an dieser Lebenslektion. Das letzte Heft fühlte sich ein bisschen gehetzt an, also ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht 5 Hefte gemacht hätte und das, was im letzten Heft passiert ist, ein bisschen weiter noch ausgeweitet hätte, weil es nimmt dann eben auch diese okkulten Züge an, wie gesagt, dieses Amalgam aus Alan Moore und Grant Morrison, was sein Vater praktisch ist. Wie gesagt, also da hätte ich mir ein bisschen mehr Ausführlichkeit gewünscht, aber im Grunde genommen ist es nach diesen 4 Heften auch sehr gut zu Ende. Zeichnerisch ist es, muss ich mal eben gucken, wie der Zeichner hieß, Farber, ich weiß gerade nicht, wie man den Namen ausspricht, der hat neulich auch irgendwo ein Kapitel gezeichnet bei Secret Wars, ich glaube Battle World, muss ich jetzt aber auch nachgucken, welches von denen. Der Zeichenstil, der eben auf dem Cover zu sehen ist, wird dann eben auch im Heft fortgeführt, passt zeichnerisch und optisch eben sehr gut in das Programm von Boom. Die haben sowieso meiner Meinung nach mit eines der abwechslungsreichsten Programme derzeit so im Comic-Business. Der einzige Verlag, der das vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt, ist Onipress, weil die eben auch genauso wie Boom eben so All-Ages-Kram haben, aber eben auch Dinge für Erwachsene, und Killstrike ist definitiv nicht für Kinder. Also das ist, es ist nicht so blutig, wie man sich das denken könnte, weil natürlich Killstrike jetzt nicht hingeht und irgendwelche Comic-Fans tötet. Aber es wird ähnliches wird durchaus angedeutet, immer so in Zurückblenden und sowas. Und die Sprache ist auch ganz deutlich. Es gibt bei Image gerade eine Serie, die einen ganz ähnlichen Weg geht, die heißt Airboy. Die ist noch ein bisschen näher an dieser Realität dran, weil sich die Autoren und Zeichner, also in dem Fall ist es James Robinson, der das geschrieben hat, der schreibt sich und den Zeichner, den habe ich jetzt gerade auch nicht parat, selber in die Geschichte rein und lässt diese beiden dann eben mit einer Comicfigur zusammentreffen. Das Ganze ist aber also sehr mit so einem Pipi-Kaka-Humor und viel Bumsen und Pillemann und keine Ahnung versehen. Also da, wo es Killstrike wirklich auf so eine, ja, existenzielle, lebensbejahende vielleicht sogar oder erstmal doch eine sehr erschütternde Krise, aber dann eben auf eine sehr lebensbejahende Botschaft runterbricht, geht Airboy einfach nur diesen komplett desaströsen und erstmal wirklich, ich zerstöre mein Leben und lerne daraus erstmal was, diesen Weg eben. Und dementsprechend gefällt mir Airboy eigentlich tatsächlich nicht, weil es einfach nur schocken möchte und mich also nach den ersten 2 Heften eher so Fragen zurückgelassen hat. Und dann bin ich aus Airboy auch raus, weil ich dachte so, nee, komm Leute, lasst das mal. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt, aber lasst mal. Ja, keine Ahnung, also in dem Fall, Killstrike wartet irgendwie auf das Trap Paperback, das kommt jetzt die Tage. oder beziehungsweise bei Boom sind die immer relativ zügig mit den Trades, weil es sind eben auch nur 4 Hefte. Wenn ihr euch jetzt die einzeln zusammen kaufen oder klicken wollt, könnt ihr das auch gerne machen, aber in dem Fall würde ich euch wirklich raten, auf das Trade zu warten. Eine wirklich ganz, ganz tolle Empfehlung für jeden, der eben so einen metaartigen Kommentar auf die Comic-Industrie haben möchte. Ich bin jetzt hier gerade im dritten Heft an der Stelle, wo Killstrike den Leser entdeckt und dann eben tatsächlich mit der 4. Wand spielt. Sowas passiert halt eben tatsächlich auch. Es ist also total großartig. Ja, wie gesagt, Oh Killstrike von Boom Studios. So, weiter geht's mit einem Band von Dino. Und zwar ist das JLA Sonderband Nummer 10, Dino Comics. Young Justice, eine Welt ohne Erwachsene. Habe ich in 2 Ausführungen. Einmal habe ich den Dino-Band, den habe ich mal irgendwie für 2-3 Euro im Comic-Shop abgreifen können, weil ich das immer mal lesen wollte. Und daneben habe ich hier noch praktisch den ersten Band des Crossovers, noch in der amerikanischen Variante. Das ist so, und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist das dieses Prestige? Und diese gebundenen Comics, die auch ein bisschen mehr Umfang haben, kostete auch stolze $5. Habe ich damals mal irgendwann mal für 1 Euro mitgenommen. Lese mal eben die Credits vor. Todd DeSago hat es geschrieben und gezeichnet ist es unter anderem von Todd Nork und Humberto Ramos, der damals viel gemacht hat für DC. Mike McCone, Larry Stucker, Wayne Forcher, Paul Neary, Mark McKenna, das sind die ganzen Zeichner, Inka und die Farben kommen in dem Fall von Jason Wright und Digital Chameleon und dann eben darunter noch das Dino-Team, was heute, glaube ich, größtenteils für Panini arbeitet. Nicht alle, aber viele davon. Worum geht's in Young Justice, eine Welt ohne Erwachsene? Man muss sich das so vorstellen, dass es irgendwie so ein eine von diesen typischen Superhelden-Begebenheiten gibt, nämlich dass plötzlich die Kinder wach werden und alle Erwachsenen verschwunden sind. Und ja, jetzt muss man natürlich rausfinden, was passiert ist. Und das Ganze kristallisiert sich dann irgendwie so raus, dass es einen kleinen Jungen gegeben hat, der von einem Geist namens Batlam, Batlam heißt der. Es ist nicht Dr. Batlam. Ich glaube nicht, dass Dr. Batlam aus der Fourth World und dieser Batlam tatsächlich eine und dieselbe Person ist. Der sorgt eben dafür, dass die Erwachsenen aus dieser Welt verschwindet, weil eine Traumwelt für Kinder praktisch erschafft. Und die erwachsenen Superhelden finden sich eben dann im Umkehrschluss in einer Welt wieder, in der es keine Kinder gibt. Und die einzigen, die jetzt wirklich agieren können, sind die Kinder-Superhelden. In dem Fall finden sich hier zum allerersten Mal zusammen Superboy, Impulse und Robin, Tim Drake und auch Billy Batson, aka Shazam, Captain Marvel, wie auch immer. Und das sind eben so die tragenden Figuren und die kriegen es dann eben mit diesem Batlam zu tun, der wirklich realitätsverändernde Kräfte hat und sich natürlich selber zum Herrscher des Universums macht, bla bla bla. Man kennt das ja alles. Warum ist dieses Comic so besonders? Erstmal ist es der Startpunkt eben tatsächlich für die Young Justice Comics in den 90er Jahren gewesen, also eben so dieses erste Team-Up zwischen Superboy, Impulse und eben Tim Drake, Robin, und hat so ein bisschen auch mal neu definiert, wie können die Teen Titans auch sein, denn die Teen Titans haben sich in den 90er Jahren nicht mehr so besonders gut verkauft. Das Konzept hatte sich einfach in irgendeiner Art und Weise auch totgeritten und man wollte in den 90er Jahren dann gerne nochmal einen weiteren Versuch starten und hat dann aber gesagt, so nee, das mit den Teen Titans, das hat nicht mehr funktioniert, was machen wir jetzt? Und Grant Morrison hatte mit seinem Justice League Run, der damals relativ neu noch war, dafür gesorgt, dass sich alles mit Justice und Justice League und weiß der Geier was, wahnsinnig gut verkauft hat. Und dann ist man also hingegangen und gesagt, gut, wir nutzen das aus, dass sich das so gut verkauft und erschaffen eben Young Justice, also die Kindervariante der Justice League, und die Rechnung ist auch vollkommen aufgegangen. Die daran anschließende Serie Young Justice hat es auf, ich glaube, 55 Hefte plus Specials und noch ein Company-wide Crossover Sins of Use geschafft, was ich mir auch noch gerne nochmal angucken möchte für diesen Podcast. Aber dazu müsste ich es erstmal lesen, weil das habe ich nämlich nicht gelesen. Was ganz deutlich passiert ist, war nämlich, dass dieses Crossover, eben so dieses erste Zusammentreffen von Impulse, Superboy und Robin, eben so auch die Marschrichtung für diese Serie tatsächlich so ein bisschen vorgegeben hat. Sehr witzig, sehr starke popkulturelle Anspielungen, alles wirklich schon eher auch für Kinder gemacht, aber tatsächlich auch so, dass Erwachsene daran Spaß haben können, weil es einfach auch abgedreht und lustig war. Eben auch in der gleichen Menge dann eben auch so die Erwähnungen der Erwachsenenhelden, die natürlich dann auf einer anderen Realitätsebene auch eben versuchen, das Problem zu lösen. Dieses Heft sammelt, oder dieser Sammelband sammelt eben die beiden Ausgaben JLA World Without Grown-Ups 1 und 2 und ich glaube im Prelude ist es das allererste Kapitel von Young Justice, in dem Secret auftaucht. Das muss relativ früh gewesen sein, weil ich das Heft in meinen Young Justice Heften nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ich habe Young Justice ja auch inzwischen komplett gelesen. Ich weiß nicht, warum dieses Heft ausgerechnet eben nicht auch Teil der laufenden Young Justice Serie gewesen ist. In dem Fall ist es die Geschichte, wie Superboy, Robin und Impulse eben Secret befreien und das wird eben für die laufende Young Justice Serie noch elementar, weil Secret eben, das ist so ein Mädchen, was aus Nebel besteht, ja, fast schon geisterhaftes Wesen. Secret ist eben eine der elementaren Figuren in Young Justice, hat meiner Meinung nach haben die Mädels in Young Justice auch die besseren Story Arcs, inklusive eben tatsächlich Sissy King. Young Justice wurde in den, das ist noch gar nicht so lange her, frühen 2010er Jahren, glaube ich, zu einer Trickserie gemacht. War allerdings da ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer, was der Serie, glaube ich, dann auch gut getan hat, weil ich glaube, so goofy und bunt hätte man das nicht machen können, vor allem, weil es ja auch zeitgleich oder vorher schon mal die Teen Titans gab und jetzt eben aktuell auch wieder Teen Titans Go, was natürlich genau diesen abgedrehten Faktor hat. Beziehungsweise das Ganze nochmal so ein bisschen auf 11 dreht und hier ist es tatsächlich noch ein bisschen bodenständiger und also im Verhältnis bodenständiger. Die Zeichnungen sind meiner Meinung nach wirklich gut. Man muss sich an den Strich von Todd Nork also wirklich erst gewöhnen. Hat man das aber gemacht, macht das also optisch auch wirklich Spaß. Für mich eine Empfehlung, wenn ihr das mal irgendwo antiquarisch findet, auf jeden Fall eine Leseempfehlung wert, weil das sind, wie gesagt, ich sag mal so vielleicht 130 Seiten oder sowas, die beiden Specials jeweils mit so 120 sind es ungefähr, die beiden Specials eben und dann eben dieses Prelude hat total witzige Anspielungen zwischendurch noch so auf so Looney Tunes Figuren und Captain Carrot wird noch erwähnt und Plastic Man ist schon in der Justice League, dann greift irgendwann noch so ein Dinosaurier mit einer Nazi-Uniform an und das ist einfach nur noch komplett verrückt und abgedreht und eben auch so dieses wirklich sehr ikonische Foto, Superboy in der Mitte, Impulse und Robin eben links und rechts um ihn, was man eigentlich kennt, wenn man sich ein bisschen mit der DC-Historie und den einzelnen Teams auseinandersetzt, dann weiß man eben auch, kennt man eben tatsächlich diese Dreier-Figuren mit diesen drei Figuren. Und wie gesagt, ich habe hier nochmal zum Vergleich die amerikanische Variante, die ist eigentlich, ja, die ist ja natürlich deckungsgleich, hat auch gar keine Werbung drin. Also die haben damals in diese Prestige-Hefte keine Werbung reingepackt, was sehr angenehm ist. Dass die also wirklich ohne Werbung ausgekommen sind. Wirkt im Prinzip wie so ein halbes Trade Paperback, möchte ich jetzt fast schon mal sagen. Ob ihr jetzt die deutsche Variante lest oder die englische. Ich fand die Übersetzung damals von Dino eigentlich immer ziemlich gut. Ich glaube, das war in dem Fall auch Christian Heiß. Der macht, glaube ich, bis heute Übersetzungen. Gut, das war Nerd Nerd Nerd für heute. Ist es doch wieder so lang geworden. Ist es unfassbar. Ich schneide auch wieder viel raus heute. Ich habe mich ja wieder total verquatscht. Nächste Woche gibt es garantiert eine Rollenspielsendung. Das kann ich euch versprechen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens frühestens in 2 Wochen wieder, weil ich weiß nicht, ob wir in 2 Wochen nicht was ganz anderes machen. Auf Wiedernerd, auf Wiedernerd, ja. Das muss am Ende sage ich immer auf Wiedernerd. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Bei der Macht von Grace. Sag mal, He-Man, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du die scheiß Fresse halten sollst jetzt mal hier endlich? Kacken Scheiß, He-Man, alles scheiß Plastikspielzeug hier.